Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City Staffel Nummer 3, Folge Nummer 3, die Superfrau Attack of the 5'10" Women. Gott. Hallo Nils. Hallo Chris. Fangen wir mit der Inhaltsangabe an. Als die vier beim Brunch in der Sunday Times die Hochzeitsanzeigen durchgehen, stellen sie fest, dass Big und Natascha geheiratet haben. Zufällig begegnet Carrie Natascha und plant daraufhin, sie bei einem Kunstlunch zu beeindrucken. Sie kauft dafür neue Schuhe und ein neues Kleid. Natascha kommt dann aber gar nicht. Miranda engagiert die Haushälterin Magda, der gegenüber sie sich in Zukunft ständig für ihr Leben rechtfertigen muss. Als Magda den Vibrator durch eine Madonnenfigur ersetzt, wird sie deutlich. Samantha testet in der Frauensauna einen Masseur namens Kevin, der gerüchteweise Zusatzdienste anbietet. Als er bei ihr auf den Zusatz verzichtet, lässt sie es zum Eklat kommen und er wird gefeuert. Damit macht sie sich keine Freundinnen. Und Charlotte hasst ihre Schenkel und schämt sich in der Öffentlichkeit nackt zu sein, lässt sich aber von Carrie gut zureden und erlebt Bestätigung. Ich glaube, wir müssten mal irgendwann mal festlegen, mit welcher Geschichte wir am Anfang anfangen. In diesem Fall habe ich mit der angefangen, die vorne war. Okay. Also, weil also, das war ja das Erste, was sie gemacht haben. Sie sitzen beim Brunch und entdecken Big und Natascha. Nicht meine, die wir jetzt nachbesprechen. Jetzt, ach so. Nach deiner Inhaltsangabe. Ach so. Das weil, kommt ja immer drauf an. Ja, bei, also ich meine jetzt in dieser Situation, da haben wir vier Geschichten, vier vollwertige Geschichten. Ja. Und es ist echt schwierig zu sagen, mit welcher man jetzt anfängt, welche, ja, welche zumal, denn wichtiger ist. Zumal ich alle ganz interessant war, fand. Ja, ja. Dann lass uns mal von hinten anfangen. Lass uns mal mit Charlotte anfangen. Okay, weil ich finde, das ist eine Geschichte, die viel zu kurz gekommen ist. Also, ja. Es ist Folge, nein, es ist die dritte Staffel, die dritte Folge und das erste Mal geht es um Selbstwahrnehmung und Körperbilder, wenn ich mich recht erinnere, oder? Hatten wir sowas wie zu dick sein schon? Also jedenfalls fand ich es erstaunlich. Ich meine, es wurde schön abgehandelt. Ich fand auch das Ende ganz cool, dass Charlotte dann so schüchtern ist und sich dann traut, irgendwie in dieser Öffentlichkeit, ich habe vorhin die Anführungszeichen nicht mitsprechen können, das war ja nur in dieser Sauna, in der es ja gar nicht so öffentlich ist, irgendwie gelten ja. Ja dann schon andere Gesetze, aber dass sie es da dann zum Schluss schafft und dann ja sogar ein Kompliment bekommt in der Sauna. Es war das, irgendwie niedlich, oder? Ja, es war sehr niedlich. Ich fand vor allem diese Szene so lustig, wo sie dann halt das zweite Mal alleine in der Sauna ist, sich das Handtuch um die Hüfte wickelt, die Brüste in die Hände nimmt, mehr oder weniger, oder in die Hand nimmt und dann so, ja, so durch die Gegend trippelt von einer Ecke zur anderen und sich versteckt und dann in der Sauna sitzt, ganz aufrecht und ganz mutig, blickt zur Seite zu der Frau, die dazugekommen ist und die Frau macht ihr ein Kompliment. Und dann guckt sie so hoch und ist total glücklich. Es ist so, so schön eigentlich. Wobei ich so ein bisschen nicht verstehen kann, was diese Figur Charlotte irgendwie für ein Problem hat. Also einerseits ist sie ja sehr sexpositiv. Ja. Hat auch gerne Sex, hat auch überhaupt kein Problem mit Sex. Andererseits ist sie total verkrampft. Ja, also sie ist doch eigentlich auch immer relativ verkrampft. Also wann immer es um irgendwelche Techniken geht. Okay, stimmt, ja. Die so ein bisschen abnormal sind, aber das ist ja jetzt. Naja, so, nee, bei ihr war das eigentlich, also bei ihr war es ja eigentlich schon Standardsituation, sage ich jetzt mal, die sie um Rat suchen ließen bei ihren Freundinnen oder denen gegenüber sie eigentlich Abneigung geäußert hat oder so. Also ich finde, also sie ist nicht so sexpositiv wie ihre Freundinnen, oder? Oder also setzt das jedenfalls, weiß ich nicht, hat ist schon sehr prüde verglichen mit den anderen. Auf Connecticut-Art und Weise vielleicht. Ja, stimmt. Also Charlotte ist ja immer so diejenige, die immer irgendwie ein Problem hat, sexueller Hinsicht. Ja. Mhm. Okay, das habe ich außer Acht gelassen, weil ich finde, wenn ich an Charlotte denke, sehe ich ja auch an die, sehe ich die Situation, wie sie dann halt mit anderen Leuten halt auch so offen Sex hat und sich auf Dinge einlässt, wie diese Dreiergeschichte oder ja, die ja, Fantasie. Aber wenn, dann macht sie das immer so geplant. Also nicht. Ja, nicht, stimmt, das ist durchstrukturiert. Nicht, ne? Genau, so, genau, mit so einem, ich erweitere jetzt meinen Horizont und das machen wir jetzt so. Ich erinnere, ja, zum Beispiel in dem Seminar, an das kann ich mich noch erinnern. Ach ja, stimmt, das Tantra-Seminar. Genau. Da, also. das ist ja auch eine durchaus positive Art, damit umzugehen und zu sagen, okay, dann mache ich jetzt, dann lerne ich das jetzt so vom Fachmann oder so. Ja, mit dem Notizblock, das war großartig, ja. Das war schon lustig. Ja, mein erster Impuls war auch irgendwie zu denken, hä, Charlotte, aber du bist doch die Normschönste, wenn man so möchte. Ja, absolut. Aber dann wiederum ist das ja total glaubwürdig, weil darauf kommt es ja überhaupt nicht an. Also, was die Umwelt objektiv, oder natürlich auch nicht objektiv, was die Umwelt denkt irgendwie. Ja. Das ist ja schon, es geht ja in deinem eigenen Kopf vor. Und Carrie ist ja auch völlig entgeistert, als dann Charlotte zurückantwortet, wieso, du hast doch den perfekten Körper oder so. Oder? Ja, ja. Kommt ja Carrie dann auch nicht drauf klar. Ja, wobei Carrie, muss man ja auch sagen, die ist ja wirklich sehr, sehr dünn, sehr, sehr schlank. Sie hat ja keinen Gramm Fett, obwohl sie wirklich nur Junkfood isst. Das ist auch eine Sache, die ich und raucht. Und raucht wie ein das Schlot. Das könnte die Erklärung sein. Nee, das glaube ich nicht. Also dafür wäre, also da müsste die Haut auch deutlich schlechter sein. Ja, vielleicht hat sie einfach einen guten Visagisten. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, die Geschichte hat mir Spaß gemacht. Also ich mag diese Geschichte, ich mag diese Aufarbeitung von diesen Ängsten, die Charlotte hat und halt wirklich diese Szene, wie sie da herumtänzelt. Ich fand sie halt ein bisschen kurz, also für das Thema. Ja, und dass es das erste Mal so richtig vorkam. Also fand ich, weil letzten Endes war es ja nur, Charlotte sagt, ach, ich bin unsicher. Carrie sagt, musst du nicht, probier doch aus. Dann macht sie es und okay, so perfekt. Und die kam so klein und leise daher und war auch so reingestreut zwischen den anderen wirklich viel Raum einnehmenden Geschichten. Also ich würde mir wünschen, dass das Thema vielleicht nochmal größer wiederkommt oder so. Ja, wobei man auch sagen muss, also wenn wir jetzt weiter zur Miranda-Geschichte gehen, die ja so eine Goodie-Schublade hat mit einem Vibrator drin, da ist sie auch so ein bisschen entsetzt und da merkt man halt, wie verkrampft sie ist. Hm. Hatten wir diese Episode schon mit diesem Vibrator, wo sie vibratorsüchtig war? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist gleich erste Staffel gewesen, oder? Der, ja, das könnte der sein. Bunny. Ja, stimmt. Ja, darüber haben wir gesprochen. Ja. Der, wie hieß denn der? Der Rammler? Der Rammler, glaube ich. Der Rammler, ja. Wo sie aus ihrer Wohnung mittels einer Intervention rausholen müssen, weil sie einfach nicht mehr ans Tageslicht geht, weil sie braucht keinen Rammler Mann mehr, ich hab den Rammler. Das war großartig, ja. Ja, komisch, dass sie jetzt so reagiert, ne? Da hat sich ganz schön was getan in den zwei Staffeln. Ja, vor allem, sie ist ja mit ihrem Körper einigermaßen mehr oder wie, also es hat zumindest zwischendurch den Eindruck, als wäre sie so selbstbewusst, dass sie nämlich solche Probleme gar nicht mehr hat, aber naja. Ich glaube, sie ist einfach wahnsinnig gut im Überspielen. Also wenn das irgendjemand kann, dann Charlotte. Ja, okay, das stimmt. Sie ist ja auch sehr beherrscht, ne? Ja, total. Neben Miranda ist sie, glaube ich, die beherrschtere von den Vieren. Ja, und bei Miranda denke ich halt immer nicht, dass da so Abgründe drunter schlummern. Also außer, wobei ja. Also kommt ja auch vor. Aber das stimmt, ja. Bei Charlotte denke ich halt wirklich immer so an, ich muss immer an diesen Ausspruch denken, wie, dass sie keine Psychologen hatten in Connecticut, sondern Tennis spielten, um ihre Probleme zu bewältigen. Stimmt. Und dass Alkohol irgendwie so zum Familien-Coping-Mechanismus dazugehört und so. Ja. Gut, dann lass uns mal weiter zu Miranda gehen. Ja, Miranda. Genau, sie hat sich eine Haushaltshilfe geholt, damit sie dort aufräumt, wo ich mir da auch die Frage stelle, okay, Miranda arbeitet sehr viel, warum braucht sie eine Haushaltshilfe? Okay, sie hat auf jeden Fall eine, das ist nämlich die Magda. Und die Magda fängt als erstes an, irgendwie alles umzuräumen und ihr zu erzählen, dass sie jetzt keinen Kaffee trinken soll, weil Tee ja doch viel, viel besser ist. Und außerdem braucht jede gute Frau ein Nudelholz zum Kuchenbacken. Großartig. Ja, und dann ist sie an auch Magda noch so ein konnte ich mich noch erinnern, tatsächlich. Die Folge, also ja, die bleibt ja auch bis zum Schluss, auch in den Filmen kommt sie ja immer ach wieder. Ach so, die ist jetzt eine bleibende Figur, okay. Ja, die ist eine bleibende Figur. Die kam mir auf jeden Fall bekannt vor und auch diese, dass sie ihr immer Vorschriften macht und so, das kam mir auch sehr bekannt vor. Die verändert sich auch noch, also die Person cool. Magda wird noch mehr integrierter. Ach, da freue ich mich ja. Entspannter. Ich war ganz erstaunt, dass sie die nicht einfach gefeuert hat, sondern ja, dass es mehr, also dass es das andere Ende dann gab eben. Also das, also war ja kein Ende, aber dass Magda halt eingesehen hat, okay, gut. Dass sie ihre Grenzen halt einfach überschritten hat. Also genau. Sie ist ja ganz einfach an diese Goodie-Schublade gegangen, hat den Vibrator rausgenommen und ja ins Badezimmer neben dem Föhn verfrachtet und stattdessen eine Marienfigur reingelegt. Bei der ich kurz dachte, die Form kommt ungefähr hin. Ja, es gibt ja diese Figuren, wo du unten dann halt diesen Dildo oder Vibrator rausziehen kannst. Wie, mit Madonna-Figur? Ja, ja, natürlich. Genau das, ausgerechnet die, weil vor allem so im südlichen Bereich ist es ja ganz normal, dass du diese Marienfiguren ja überall aufstellst und so kannst du die super vor den Kindern verstecken, weil die gehen ja nie da dran. Und dann noch so eine ausgehöhlte Bibel, wo die Handschellen drin liegen oder so. Sehr schön. Ja, genau. Da, also diesen Punkt hätte ich sie gefeuert. Also ganz im Ernst. Ja, eben. Also, das hat mich voll erstaunt. Und eigentlich treibt man Miranda nicht so ungestraft so in die Ecke. Also die hat ja nichts mitgekriegt von den subtilen Hinweisen, die Miranda ihr versucht hat mitzugeben oder hat da einfach gar nicht drauf geachtet. Wenn du sagst jetzt natürlich, dass es eine bleibende Figur ist, dann erklärt sich das, dass das so. Ja, vielleicht ist auch die Sprachbarriere damit zu erklären. Also kann natürlich sein, dass sie dann dadurch halt einige Sachen nicht so wirklich verstanden hat. Also kann natürlich alles sein. Den Eindruck hatte ich aber nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass sie mit Absicht irgendwas nicht versteht, um ihr Seelenheil quasi dann doch noch gewährleisten zu können oder so. Kann sein. Also sich da drüber hinwegsetzt, ja. Ja, nee, fand ich auf jeden Fall ganz lustig, weil diese ganze Geschichte damit endet, dass Miranda dann nach Hause kommt und auf ihren Nachttischchen ein Teller mit angereichten Kondomen im Kreis herum dekoriert. Genauso wie sie vorher immer die Teebeutel arrangiert hat, die Miranda nicht trinken wollte, arrangiert sie dann zum Schluss die Kondome auf diesem Teller auf dem Nachttisch. Das ist sehr schön. Großartig. Das macht sie schon wieder so sehr sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Dachte ich auch. Okay, gut, das hat funktioniert. Ja. Ja. Gut, dann haben wir noch die Samantha-Geschichte. Ja. Samantha geht zum Masseur. Also genau diesen Helena Rubinstein, wo sie ja in die Sauna gehen, die bieten auch Massagen an und da bekommt sie dann von einer anderen Kundin dann den kleinen Hinweis, dass der Kevin, der ja so wahnsinnig gut massiert, auch super leckt. Naja, eigentlich hat Sam das ja so gar nicht nötig, denkt sich aber, naja, der sieht ja ganz lecker aus, ich möchte dann auch mal von dem Kevin mal so richtig schön verwöhnt werden. Das stimmt, richtig, richtig überzeugt ist sie erst, als sie ihn sieht. Also sie hört, dass er leckt, ist dann eher geschockt von der, also davon, dass das geht, sozusagen, dann sieht sie ihn und dann ist sie erst überzeugt und macht den Termin. Ja, wobei, so gut sieht er jetzt auch nicht aus, aber okay. Naja, auf jeden Fall, sie lässt sich dann massieren und guckt dann halt auf die Uhr und denkt sich so, oh, ich habe ja nicht mehr so viel Zeit, greift ihn dann in den Schritt und er reagiert da wirklich total geschockt und dann wird sie dann auch mehr oder weniger rausgeschmissen aus dem heiligen Kreis der Helena Rubinstein-Massierten. Ja, fand ich auch ganz lustig. Und kriegt das dann wieder auf dem Charity oder nee, Society Dinner, nee, Lunch, auf Lunch, dem sie dann später, auf das sie später mit Carrie geht, weil da dann flüchtet. Wird sie geschnitten von den Damen, die ihr Kevin empfohlen haben, weil die jetzt alle seine Dienste nicht mehr zur Verfügung haben. Ach, das ist eine sehr komische Geschichte, muss ich sagen. Ja, sie ist ein bisschen absurd, aber auch sehr lustig. So eine Wer hat denn jetzt hier den Fehler gemacht? Also offensichtlich hat er ja doch Sex mit seinen Klienten. Das ist natürlich super unprofessionell. Andererseits würde ich vielleicht nicht gleich beim ersten Appointment darauf warten, dass jemand Sex mit mir hat, wenn ich das schon gehört habe. Also ja, hat sie auch den Fehler gemacht, weil sie dann doch von sich aus ziemlich übergriffig geworden ist. Ja, vor allem, wenn du dann halt irgendwie Sex mit einem Angestellten haben möchtest, dann muss das ja, also da müssten die Anzeichen müssten ja dann da sein. Ja eben, das war alles so ungeklärt. Die waren ja nicht irgendwie da. Ja. Das war ganz komisch. Also, ja, da finde ich Sam so ein bisschen daneben, aber okay. Vor allem so notgeil, also so kennt man sie ja gar nicht. Kannst du dich an den Fitnesstrainer erinnern, der in den Blitz rasiert? Ja, ich weiß. Das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Oder den Yoga-Lehrer, mit dem sie Sex hatte. Ich glaube, sie ist unglaublich gerne in so Health- oder Gesundheits- oder Fitness-Umfeld. Ich glaube, das mag sie. Was wieder die Theorie so ein bisschen verhärtet, dass sie eigentlich ein schwuler Mann ist. Stimmt, ich finde das auch immer sehr sympathisch, diese Umfelder. Dann haben wir noch final die Carrie-Geschichte. Ja. Die fängt ja damit an, dass Charlotte die New York Times aufmacht und ein riesengroßes Foto von Big und Natasha sieht und das Ganze dann halt auch so mit einem sofort wieder zuschlägt. Zuschlägt, genau, total unauffällig und alle dann natürlich total aufmerksam werden und dann so weit geht, dass dem Brunch oder Lunch oder was auch immer die da hatten, sie dann halt mit zu Carrie geht und ihr das Händchen reicht oder das Händchen halten möchte, während sie ihr den Artikel dann vorliest. Ja. Und was ich halt so ein bisschen krass finde, also ich meine, okay, ich verstehe ja, dass sie total im Big verschossen ist oder ihn geliebt hat oder ihn immer noch liebt und immer noch hinter dieser Beziehung herhängt, aber dass sie so trifft, das finde ich so ein bisschen absurd. Und um dann gleich ans Ende nochmal zu springen, um mal so ein paar Sachen vorwegzunehmen. Also sie hat ja dann wahnsinnige Komplexe und das wird dann erst aufgebrochen, nachdem sie eine Einladung bekommt, oder keine Einladung bekommt, sondern eine Dankeskarte von der Natascha bekommt, wo sie einen Rechtschreibfehler drin hat. Wo ich echt gedacht habe, so, boah, wie armselig ist denn das? Ja, also, fand ich auch. Alter Falter. Also, und dann freut sie sich voll darum und vor allem, also das war sehr mit der verwechselt oder so und dann macht sie daran fest, dass Natascha bescheuert ist, oder, also, ist irgendwie so ein ganz krasses Wort, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein Rechtschreibfehler, Alter. Jetzt. Und Natascha ist ja auch keine Muttersprachlerin, oder? So, nee, stimmt, die kommt ja eigentlich aus Frankreich, oder? Ja. Und das ist eine Sache, also, das finde ich richtig bescheuert. Ist das nicht schon teilweise rassistisch? Also ich finde ihren Umgang mit Natascha sowieso ziemlich krass. Ich meine, wir erinnern uns an das seelenlose Strichmännchen. Das seelenlose Strichmännchen oder das ohne Strichmännchen, Seele. Ja, genau. Irgendwas Strichmännchen ohne Seele oder so, wie sie sie genannt hat. Sie ist einfach wahnsinnig ungerecht zu Natascha. Ich weiß auch nicht, warum sie all ihren Hass immer auf Natascha projiziert und nicht mal auf Big. Also, weil sie sagt weil ja sogar Big ja nie was falsch macht. Genau. Sie sagt ja, dass es mit Big gar nichts zu tun hat, dass es sie nur ärgert, dass Natascha ihn gekriegt hat oder so. Naja, ist auch cool. Ich glaube, Natascha ist auch wirklich so ein, das ist auch gar nicht so als Person gedacht, die irgendwie, sie stellt ihr ja die hätte die ganze Feier geplant und würde da die Agenda setzen und wüsste genau, wie es abzulaufen hat und so. Und ich glaube, die liest Natascha vollkommen falsch. Also ich finde, die macht halt so einen etwas langweiligen Eindruck auch, so ein bisschen, ja. Die ist halt sehr jung. Ja, vielleicht liegt es auch daran, aber weiß nicht. Hält auch sehr hinterm Berg mit ihren Emotionen, ist nicht so leicht zu lesen. Ich finde, die hat überhaupt nicht den, also sie macht überhaupt nicht den Eindruck, als hätte sie einen festen Plan und will da jetzt irgendwie die Welt erobern oder so. Ich finde die, ich weiß nicht. Für mich macht sie so ein bisschen den Eindruck, sie ist jetzt in dieser Gesellschaft angekommen und versucht sich da irgendwie einen Namen zu machen und versucht sich da einzubringen, hat halt einen Mann geheiratet, der einigermaßen Kohle hat und ist dann halt jetzt so Society-Dame. Ja, genau. Mit 24. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, da den Umgang halt oder so ein bestimmtes Level halt beizubehalten. Daher finde ich das so ein bisschen armselig von Carrie. Wie dem auch sei, sie will ja dann zu diesem komischen Kunstlunch für Frauen oder wie eine Frauen in der Kunstlunch, ja. So nannte man das. Natascha hat das ja scheinbar irgendwie mitorganisiert und sollte dann auch dahin und die treffen die ja irgendwie in der Umkleide. Und da ist sie natürlich dann gleich dabei, sich neu einzukleiden, hat sich dann Manolo-Schuhe gekauft. Ist das eigentlich direkt nach der Rede, die Charlotte hält von wegen, dass sie zu ihrem Körper stehen soll? Ja, oder? Das ist an dem Tisch, genau. Sie sind ja irgendwie zum Essen verabredet, wollen Kuchen essen und Carrie bestellt dann irgendwas mit Schokolade ohne Mehl. Und Charlotte bestellt dann irgendwas Kleines. Na, gibt es doch. Es gibt so französische Tarts oder so. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen, die ohne Mehl auskommen tatsächlich. Ja, aber so explizit zu sagen, ich möchte dieses Schokoladending ohne Mehl haben. So, okay, ja. Das da war auf jeden kommt Fall ja diese Ansprache an Charlotte. Ja, aber war das vor oder nachdem sie Natascha in der Umkleide trifft? Weil ich habe mich gerade gefragt. Also Danach. Das war danach. Ach so, okay. Ja, weil ich konnte mich gerade noch erinnern, wie sie immer mit diesem Kleid, was sie anprobieren wollte, vor der Umkleide steht, in Unterwäsche gegenüber von Natascha, die halt was Atemberaubendes anprobiert. und sich selber ihren Körper mit diesem blauen Kleid zuhält. Das ist halt, ja, was ich auch absurd fand. 2 Minuten später erzählt sie halt, schade, dass sie zu ihrem Körper stehen soll. Ist halt so krass eingeschüchtert. Ich meine, da kommen wir jetzt auch auf den Titel zu sprechen. Es geht ja darum, dass Natascha irgendwie so groß ist. Da scheint sie ja auch einen Komplex mit zu haben, oder? Weiß ich nicht. Also, wie gesagt. Ja, aber anders halt, ne? 5, also 9, sie, nee, sie sieht es ja auch komplett anders. Ich meine, in der Umkleide, das ist für sie Öffentlichkeit. Hm. Und in der Sauna, das ist, ach, für, stimmt, die so eine, ja, Semi-Öffentlichkeit, ne? Da sind die nur da unter sind Frauen. Ja, nur Frauen unter sich. Ja, da ist ja dann halt auch keine Konkurrenz oder keine, um dem sie halt kämpfen müssen. Und ich muss noch mal reinschmeißen, ja, wir sehen in dieser Sauna eine Frau mit einem Zehenring. Ah, das ist so 90er. Das ist, was? So, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ist mir im Hintergrund aufgefallen. Hm. Also wenn ihr Sex in the City nachguckt, also die Folge, guckt in den Hintergrund. Das sind 10 Ringe. Da sind überhaupt sehr viele nackte Frauen im Hintergrund. Das ist ganz lustig, ja, zu sehen, dass die Protagonistinnen das nicht machen müssen. Mhm. Also wirklich, also sehr, sehr nackt. Full frontal nudity, ja. Also ja, kam da bestimmt die Warnung vorher, so dass man die Kinder wegpacken konnte, weil man ja tatsächlich diese komischen Signs, ja, Büsche gesehen hat. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine absurde Geschichte gewesen von Carrie, wo ich auch wieder die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, so, warum machst du das? Wie alt bist du denn? Warum musst du das denn machen? Und sich dann halt final darüber lustig zu machen. Sie reflektiert ja sogar darüber und sagt, dass sie die Schuhe kauft. Also diesmal wirklich explizit, ich habe es aufgeschrieben, Name-Dropping. Der Manolo Blahnik hat den ganzen Bildschirm ausgefüllt mit, ja, seiner Tasche, wenn sie damit ankommt. Was ich noch aufgeschrieben hatte, war Vera Wang. Kannte ich auch nicht. Hat sie in einem Nebensatz erwähnt, dass Natascha total Vera Wang wäre. Habe ich gegoogelt, die ist Designerin von Hochzeitskleidern. Und total, mhm, coole. Aber fand ich auch krass, eine Designerin, die nur Hochzeitskleider macht. Naja, jedenfalls. Und reflektiert das auch selber und sagt, dass sie auch für das Kleid, was sie dann anzieht zu dem Lunch, erstmal eine Monatsmiete bezahlen muss. Wahnsinn. Und also, ja, zieht dann bekloppt beides an und geht hin und dann kommt Natascha halt gar nicht. Und, ja, was ich komisch fand, da ist es schon fast eine Vorwegnahme der Outfits dann, aber sie erwähnt ja, dass sie erst die Schuhe kauft und dann noch das Kleid dazu, aber dann sieht man beides nie zusammen. Man sieht sie nur mit diesen Schuhen und später in dem Kleid sieht man aber die Schuhe gar nicht, oder? Ja. Ja, lass uns doch gleich mal zu den Outfits gehen. Also wir sind ja schon so weit. Übergang. Stimmt. Genau, was ist denn dein Top-Outfit in dieser Folge? Das ist eben jenes rote Kleid beim Lunch. Das ist tatsächlich ziemlich schön. Also, okay, mochte ich voll gerne. Ich hätte es wirklich auch gerne zusammen mit diesen bunt gemischten Schuhen gesehen, die sie vor allem zu diesem super coolen Jackett dran hatte. Aber ja, das hat mich total gewundert. Das, also, das hat auch super gepasst, ne? Das hat super gepasst und dann zieht sie schön was ganz pastellig anderes an. Aber dann sieht man ja auch die Schuhe gar nicht. Also, das war irgendwie. Also irgendwie haben sie die Schuhe für die Szene zur Verfügung gestellt von Manolo Blahnik, mhm, und nicht für die Szene, in der sie dann das Kleid trägt. Aber ja, sie haben muss geredet, als würde sie das dann später anziehen. Das war irgendwie komisch. Also ich hatte ja dieses Sex and the City Buch gelesen, beziehungsweise beide. Und da kann es natürlich sein, dass die diese Schuhe bereitgestellt haben, mhm, nur an diesem speziellen Tag, wo die genau diese Szene gedreht haben. Weil die, mhm, haben diese Outfits teilweise für eine Stunde oder eine halbe Stunde nur bekommen. Mhm. Und dann werden die tatsächlich dann weiter, ja, teilweise an eine andere Seite von der Weltkugel hingeschippt, damit sie auf irgendeinem Laufsteg dann gezeigt, mhm, werden. Also das ist total faszinierend, was da jetzt im Hintergrund auch noch passiert ist. Und vor allem bei den Filmen war das nochmal so ein bisschen krasser. Also, dass sie dann noch Outfits hatten. Das heißt, Carrie hatte auch wirklich Prêt-à-porter-Maße dann? Ja. Krass. Also so habe ich das verstanden, weil die das schön genau aus diesem Grund dann halt nur für eine kurze Zeit jeweils irgendwie Outfits hatten, die sie unbedingt haben wollten, vor allem, ja, für den Film. Und dein Bestes? Mein Bestes ist, mhm, das rot-orangene Kleid von Carrie. Ja, das ist eigentlich genau das, was du auch schon sagtest. Da hat sie unfassbar tolle Haare. Sie hat so eine, mhm, rote Tasche. Und der so Lippenstift rot-orange passt ist auch das noch ganz dazu, glaube ich. Mhm. Ja, die total Tasche ist auch schön. Toll. Ja. Mhm. Schade, dass man also, da die Schuhe nicht sieht, wie gesagt. Ja, das stimmt. Aber, naja. Also die ich auch ganz toll fand übrigens. Also die sie dann Charlotte im Laden zeigt. Diese, die passen doch gar nicht richtig dazu. Nee, oder? Die passten eigentlich viel mehr zu dem Jackett, was sie da, ja, hat. Das ist total komisch, ja. War wirklich komisch. Ja, ich weiß nicht. Deswegen hätte ich es gern die zusammen gekauft gesehen und sie nicht angezogen. Ja, genau. Das, ach nee, ich nehme doch die anderen Blachniks. Die 100 anderen. Genau. Ja. Das Schlimme an dieser Serie ist, ich möchte mir Manolos kaufen. Wir haben es geschafft. Gibt's sie in unseren Einfach nur, um Größen? sie jetzt zu haben. Noch Oh nicht mal, um mein sie Gott. anzuziehen? Doch, ich würde sie auch ansehen. Ach, diese Gibt's bestimmt Herren-Manolos. Spitzen fand ich nicht so schön. Die Meinst du? Spitzen mag ich ja nicht. Nee, ich auch Aber nicht. Das, ja, was ist denn dein Worst Outfit? Müssen wir zeitlich irgendwie ja, vorankommen? auch Carrie beim Brunch. Da sitzt. Okay. Gott, was war furchtbar. Ja, Oh, ja. wir stimmen überein. Da hat sie so eine Jacke in weiß mit so roten Bommeln drauf an oder so. Die zieht sie dann später aus und dann sieht man, dass sie darunter eine floral gemusterte Bluse hat und dann noch eine blau-weiß karierte Hose. Also es sind irgendwie drei Muster, die durcheinander sind. Und wenn Ja. ich irgendwas gelernt habe an klassischem, dann mix niemals zwei Muster, geschweige denn drei. Weil das blaue Hemd ganz hübsch war, oder? Ja, die Bluse fand ich auch voll schön. Also das war ja mehr rot als blau. Also, ja, genau. Ich fand die Farben auch total schön. Also in Nahaufnahmen sah das immer total gut aus. Aber dann irgendwie noch mit dieser Jacke drüber und dann der blau-weiß karierten Hose dazu, das war irgendwie too much. Ja, fand ich auch. Und da, also dann müssen, finde ich, auch komplett, also dann, wenn man drei Muster hat oder so, dann vielleicht komplett dieselben Farben. Das ginge dann vielleicht auch noch. Aber dann war ja die Hose blau-weiß und die Jacke war rot-weiß und die Bluse war blau-rot. Also, Es hat irgendwie alles nicht gepasst. Also ja, auch genau. diese Jacke, die wirkte so, ach, so Oma-mäßig. Also das, Ja, ein bisschen, ja, das puh, stimmt. das ging gar nicht irgendwie. Ja, dann habe ich aber, wenn du schon die nimmst, ich hatte zwei zur Auswahl. Samantha sitzt nämlich am gleichen Tisch und hat dann so eine beige Jacke und ein lila Hemd an. Das ging auch gar Beim nicht. Brunch, ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, das ging, also das fand ich auch nicht so wahnsinnig Beige schön. und Lila ist ja tatsächlich eine komische Mischung. Ja. Das muss ich noch mal sehen. Ihr Kostüm beim Lunch fand ich nämlich auch sehr schön. Bei Sam, da habe ich Ja, auch kurz also es ist überlegt. so ein typisches Samantha-Kleid gewesen, ne? War auch so ein Kostüm, glaube ich, so ein Jackett mit einem Rock und darüber Ach, so ein das kann sein. schwarz-weiß kariertes Oberteil oder so. Das fand ich aber Ah, total cool. okay. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Zitaten. Da geht's um die Diskussion. Also Miranda fragt Carrie entgeistert. Hast du vielleicht ein Nudelholz? Dabei? In deiner Küche. Soll das ein Witz sein? Der Backofen ist bei mir Stauraum. Okay. Meine Haushälterin hat mir ein Nudelholz besorgt. Es war, als könnte sie nicht fassen, dass ich keins habe. Ich kann nicht fassen, dass du eine Haushälterin Oh, hast. hör bloß auf. Ich fühle mich schuldig genug. Es ist furchtbar, wenn ich zu Hause bin, während sie da ist, weil ich andauernd denke, wenn ich schon mal da bin, sollte ich putzen oder vielleicht backen, weil sie findet, dass es Frauen gut tut, irgendwas zu backen. Woher hast du das Exemplar aus einer Zeitkapsel? Ja, genau. Weshalb soll ich backen? Ich bin praktisch Partner in einer wichtigen Anwaltsfirma und wenn ich Kuchen möchte, Verzeihung. dann kaufe ich ihn. Ja, da hat sie nämlich ihre Schuhe drin. Ja. Auch schon mal Hat man Thema. das schon mal gesehen? Echt? Ich glaube, man hat es tatsächlich schon mal gesehen, So, dass sie die Gott, Schuhe da drin dann hatte. Das war ich da sehr unaufmerksam. Aber das passt so dazu. Ich finde es so lustig, dass die alle nicht so richtig kochen. Das ist so witzig. Es ist sehr New York, ne? Also beziehungsweise sehr Ja. Manhattan, muss man auch sagen. Weil du da permanent unterwegs bist und dann kriegst du halt das Essen irgendwie günstiger. Und Ja. die Wohnungen sind ja normalerweise auch nicht so groß wie die Wohnungen, in denen sie da leben. Ich meine, Ja. Miranda lebt in der Kathedrale gefühlt. Ja, das stimmt Das allerdings. geht so gar nicht. Ja, das war meins. Ach, das ist so schlimm. Ich das sind so Leg dich viele. fest. Festlegen, jetzt. Nimm das Dritte. Mann. Nimm einfach das Dritte. Okay, also Carrie ist ja auf diesen Lunch eingeladen und wird dann irgendwie angesprochen von dieser einen Dame, die da so involviert ist, ob sie denn nicht irgendwie den Kindern, Ja, Entschuldigung, erzähl weiter. ob sie den Kindern nicht eventuell irgendwie was beibringen möchte oder so. Und dann sagt sie Folgendes. Ich schreibe über Sex. Wollen Sie darüber gern was lernen, diese Kinder? Das Schreiben über Blowjobs und so weiter? Oder wir brauchen immer Hilfe beim Spendenauftreiben. Das war so unglaublich, lag ich da schon, Allem lag ist sie am da auch Boden. voll besoffen schon. Ja. Das hört man irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber die Stimme schleift schon so ein bisschen. Sie ist total entnervt und macht die voll fertig. Ich meine, die hat unfassbar viel Geld für Kleider und Schuhe ausgegeben, nur um diese Natascha zu beeindrucken, die Ja. wahrscheinlich nicht mal aufgefallen wäre, was sie da anhat. Ja. Ja, und dann kommt sie nicht. Also, ja, das war unglaublich. Genau, das habe ich mitgenommen. Ja, es gab noch unfassbar viele noch bessere Zitate, die noch lustiger waren, aber die habe ich jetzt mal rausgenommen. Guckt euch die Folge mal an, das lohnt sich wirklich. Sie war wirklich lustig. Kommen wir auch gleich zu der Bewertung. Wie viele Stanfords von 3 vergibst du? 3. 3. Ja, also, ja. Alle hatten eigene Geschichte. Drin, oder? Alle Geschichten waren interessant, alle waren lustig. Ich überlege gerade, ob es einen durchgehenden roten Faden gab. Aber so richtig nicht. Aber trotzdem fand ich sie alle ganz interessant, ja. Und passten sie trotzdem irgendwie auch zusammen. Ich weiß nicht so genau, warum. Vielleicht, weil sie so viel zusammen gemacht haben oder so. Ja, es ging halt auch sehr viel über Körper, ne? Und über die Art und Weise, wie man sich wahrnimmt und wie andere Leute einen wahrnehmen. Und das passt ja dann auch bei Charlotte zu dem Körper von sich und wie andere Leute sie sehen. Und Carrie, dass sie die ganze Zeit glaubt, dass die Natascha irgendwie großartig sich darum kümmert, was Carrie eigentlich von ihr hält oder was Carrie denn überhaupt macht und so, was ja dann nicht der Fall ist. Naja, und bei Miranda war das ja mit der Magda, die ja dann irgendwann ein schlechtes Gewissen gekriegt hat, weil sie ja nicht backt und kein Nudelholz normalerweise hatte. Und ja, und bei Samantha war das ja, naja, sie wurde dann ja mehr oder weniger ausgeschlossen, weil sie sehr sexpositiv und sehr forsch einen Masseur dann belästigt hat. Ja. Ich bin auch mit sexpositiv belästigt. Sexpositiv belästigt, oh, das ist auch eine sehr schöne Kombination. Ja gut, schließen wir das ab, sonst überziehen wir maßlos, wie immer. Ich bin auch mit 3 Punkten dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Folge Nummer 3, Staffel Nummer 3, Sex and the City Rewatch und der Titel lautete Die Superfrau. Attack of the 5'10 Woman. Vielen Dank, Nils, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Chris. Attack of the 5 inch. Nee, Woman, warte, ne? Andersrum. 5 feet 9 inch ist es dann. Five Woman. Nicht 11? Ist das 11? Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Es war gerade aus dem Gedächtnis. 5'11, dann sagst du einfach 6 feet women. Woman. Ja, ich ändere einfach mal den Titel, weil der gefällt mir nicht. Er ist kürzer dann. Es ist dann nur 1 inch entfernt von 6 feet. Gut, dann 5 feet 9 inches. Oder 5'9 woman, kann man glaube ich auch sagen. I'm 5'9.